Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Dresden, den 26. Februar 93. Dass du mir die Resultate deiner Untersuchungen ausführlich mitteilst, gibt mir viel Genuss, und ich schäme mich heute ziemlich mit leeren Händen vor dir zu erscheinen. Dein letzter Brief ist sehr reichhaltig und muss reiflich erwogen werden. Aber ein Vorfall, den ich dir nachher erzählen will, hat mich in diesen Tagen zerstreut, und ich darf doch eben dieses Vorfalls wegen meinen Brief an dich nicht länger anstehen lassen. Über das Verhältnis der Sittlichkeit zur Schönheit habe ich dich besser verstanden, als du glaubst. Nur mag ich mich undeutlich oder unrichtig ausgedrückt haben, wo ich von einer Ableitung der Schönheit aus der Sittlichkeit gesprochen habe. Ich meinte bloß das Prinzip, aus dem du die Schönheit als Freiheit in der Erscheinung erklärst, sei das nächste Prinzip der Sittlichkeit, und ich wünsche, noch ein entfernteres und höheres zu finden. Was du über das Beleidigende der Vorstellung von Pflicht äußerst, ist mir aus der Seele geschrieben. Immer hat mich dieser Punkt in dem Kantschen System geärgert. Dein Beispiel aus dem Gebiet der Sittlichkeit macht deinen Begriff von der moralischen Schönheit sehr anschaulich, aber noch vermisse ich für die Schönheit überhaupt ein solches Merkmal, an dem sie leicht zu erkennen wäre. Wodurch äußert sich die Autonomie in dem Objekte? Was nötigt mich, den Grund der Form in ihr selbst zu suchen? Über diese Fragen wünsche ich dir etwas schreiben zu können, aber noch ist mir alles zu dunkel. Ich ahne bloß die Wichtigkeit des Verhältnisses von Form zu Stoff, die Analogie der Form mit dem Geistigen, die Lebenskraft in uns, vielleicht die Fruchtbarkeit der Platon. Ideen, doch davon nächstens mehr. Schicke mir nur unterdessen, was du gefunden hast. Von Hubern habe ich dir Ereignisse zu melden, die dir auffallend sein werden. Er hat seinen Abschied gefordert und wird in einigen Tagen bei dir in Jena sein. Von da geht er nach Leipzig und dann vielleicht hierher. Sein Verhältnis mit Forsters Frau liegt jetzt klar am Tage. Ein Brief, den sie an ihn aus der Schweiz geschrieben und an mich, jedoch ohne sich zu nennen, zur Bestellung geschickt hatte, ist von mir an seine Eltern geschickt und von diesen eröffnet worden. Sie hat ein Kind von ihm, verlangt ihn zum Manne, fordert Entdeckung gegen Forster, der bisher getäuscht worden ist. Huber hat seinen Eltern inzwischen selbst seine Lage entdeckt und schreibt, dass Forsters beide mit ihm einverstanden sind. Was sagst du zu diesem allen? Jetzt fordere ich dich auf, noch wenn es Zeit ist, zu versuchen, ihn von einem albernen Streiche abzuhalten. Ich habe ihm einen Brief darüber geschrieben, von dem ich aber nicht viel erwarte. Ferner bitte ich dich, ihm begreiflich zu machen, dass er unter jetzigen Umständen mit mir nichts zu reden hat. Helfen kann ich ihm jetzt nichts, sonst wäre ich dazu bereit, und sein Anblick macht mir peinliche Empfindungen. Ich sehe in ihm den Zerstörer, nicht aus Vorsatz, aber aus Schwäche und Unentschlossenheit, von Doras Glückseligkeit. Ich mache mir Vorwürfe, dass ich zu viel Vertrauen auf seinen Charakter gehabt, daß ich sein Verhältnis gegen Dora nicht mit dem gewöhnlichen Maße gemessen und danach gehandelt habe. Jetzt leide ich dafür in meinem innersten häuslichen Zirkel, auch habe ich es wahrscheinlicherweise seinen Mainzer Verbindungen zu verdanken, dass ich hier der Regierung wegen gefährlicher Grundsätze verdächtig geworden bin und schon bedeutende Warnungen darüber erhalten habe. Noch eine Bitte in Doras Namen. Sie verlangt von Huber ihre Briefe zurück. Er soll sagen, wohin man die seinigen schicken soll. Dein Körner.